Einheit 9. B. Übung 3b. 1. Schau mal. Oh je, das wird sicher sehr viel Arbeit. Ganz sicher. Das dauert mindestens 8 Stunden. Sag mal dem Chef Bescheid. Ich rufe ihn gleich an. 2. Dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen. Könnte ich dann bitte direkt mit Herrn Wenzelowski sprechen? Ja, aber im Moment ist er leider in einer Besprechung. Würden Sie bitte kurz warten? Ich gebe ihm Bescheid, dass Sie da sind. Ja, gern. Dann warte ich hier. Gut. Nehmen Sie doch bitte Platz. Vielen Dank. 3. Ist das alles? Wir haben nur 20 Liter Milch bekommen, aber es sollten 40 sein. Moment mal. Hier auf dem Lieferschein steht 20 Liter. Die Menge stimmt also. Dann hat wohl jemand das Bestellformular falsch ausgefüllt. Wir brauchen 40 Liter. Dann ist es am besten, du rufst gleich im Großmarkt an und machst eine Nachbestellung.